Das Internetseminar der Asiatisch-Pazifischen Region zum Thema Das Gebirgepäck Du und Korea von heute fand kürzlich in Jakarta statt. Veranstalter waren das Asiatisch-Pazifische Vorbereitungskomitee und das Indonesische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017. In der Sonderwebsite des Seminars waren die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Beiträge über Songun Korea, das beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates große Sprünge macht und über die lange Geschichte und die glänzende Kultur der koreanischen Nation zu sehen. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten verschiedener Kreise aus vielen Ländern, wie dem Internationalen Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, den regionalen und nationalen Vorbereitungskomitees Indonesien, Nepal, Bangladesch, Myanmar, Japan, Australien und Neuseeland und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVJK in Indonesien und die Botschaftsangehörigen. Im Seminar betonte der Referent hervor, losgelöst vom Gebirge Baekdu könne man an die großen Verdienste von den weltweit hochgeachteten Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un nicht denken und das sozialistische Korea glänze mit dem Gebirge Baekdu vor aller Welt. Und er appellierte an die Mitglieder des Internationalen Vorbereitungskomitees und der Regionalen und Nationalen Vorbereitungskomitees dazu, an dem 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan aktiv teilzunehmen, ihre großen Charakterzüge und Verdienste zu würdigen und die gerechte Sache der Koreaner unveränderlich zu unterstützen. Im Seminar wurden die Glückwunschbriefe des afrikanischen und des amerikanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 vorgestellt und dann gab es Reden. Und es wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.